Der neue deutsche Volkserzieher trägt die Züge des braunen Kämpfers. Er muss die erzieherischen Aufgaben unserer Zeit bewusst und zielsicher anpacken und erfüllen können, die die gefallenen Helden der Bewegung aus innerem Gefühl beispielhaft lösten. Aus der Enge einer Schulstubenarbeit wird dieser Erzieher mit seiner Tätigkeit in das lebendige Geschehen seiner Zeit gestellt und über eine reine Unterrichtstätigkeit hinaus die Schule als Erziehungsmacht neben all den übrigen in unserem Volkstum so lebendigen Mächten aus Partei und Staat zur Geltung und zum Erfolg bringen. Der Student, der als neuer deutscher Volkserzieher die Hochschulen für Lehrerbildung verlässt, wird jener körperlich und geistig frische und bewegliche junge Mensch mit charakterlichen Vorzügen sein, der in der Jugendführung die ihm befriedigende Lebensaufgabe sieht, weil sie eingefügt ist in den großen, vom Führer aufgestellten Aufgabenkreis unserer Tage, in dem er steht und kämpft als politischer Soldat Adolf Hitlers.